نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch, bitte Italien. Und wir machen weiter mit Erklärung von Riyad al-Salihin. Und wir sind bei Hadith 1002 bei mir. Bei euch 1905. Wa Nabi Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, qal. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها حلو، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر، لا ريح لها وطعمها مر. الحديث عند البخاري ومسلم. إذن بارك الله فيكم، نحن نتكلم عن فضل قراءة القرآن. فضل قراءة القرآن، نتكلم عن فضل قراءة القرآن بارك الله فيكم. وساق المؤلف أحاديث في هذا الباب كحديث أبي أمامة رضوان الله عليه عند مسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وحديث النواس بن سمعان رضوان الله عليه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. وحديث عثمان رضوان الله عليهما عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وحديث عائشة رضوان الله عليها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه، هو الذي يقرأ القرآن يتعتع به فيه وهو عليه شاق له أجران. الحديث كذلك متفق عليه. إذن هذه الأحاديث كلها أدلة على فضل تعلم القرآن وعلى وجوب العمل بالقرآن. واليوم هذا الحديث، وهنا بارك الله فيكم، بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحوال الناس مع القرآن. وهنا الذي يقرأ، معنى يقرأ هنا أي يتعلم القرآن ويعرفه، يعني الذي يتعلم القرآن ويعرف القرآن هذا هو المقصود به. وهنا بارك الله فيكم النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أربع حالات صلوات ربي وسلامه عليه. أولا حال المؤمن الذي يقرأ القرآن يعني يعلمه، ثانيا الذي لا يقرأه أي لا يعلمه، ثم المنافق الذي يقرأه، وهنا القراءة بمعنى قراءة، هنا بمعنى القراءة، والمنافق الذي لا يقرأ القرآن. فهذه أحوال أربعة بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبههم بأنواع من الثمر. أولا الأترجة، الأترجة أي الثمرة. شوف الثمرة داخلها حلو، لما تأكل الثمرة داخلها حلو، وفي ثمرة لها رائحة، في ثمرة ما لها رائحة. التمر ما له رائحة، أما مثلا المشمش أو غيره فله رائحة. فالذي يقرأ القرآن داخله حلو لأنه مؤمن طيب وخير فيه، فهو يقرأ القرآن، فمع قراءته للقرآن تخرج ريحه لأنه يقرأ القرآن، فيكون مثل الثمرة، يعني طعمها حلو وريحها طيب، فالكل يريدها لأنه يقرأ القرآن. أما الذي لا يقرأ القرآن لا يتعلم القرآن لا يعرف قراءة القرآن، فهو مثل التمرة. ليش التمرة؟ التمرة طعمها حلو لأن المؤمن في قلبه خير وهو طيب، ولكن باعتبار ما يقرأ القرآن فما في له ريح، مثل التمر شمه ما له رائحة ولكن طعمه حلو. أما المنافق، والمنافق هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر، يظهر الصدق وهو كاذب بقلبه. فالمنافق الذي يقرأ القرآن، شوف المنافق الذي يقرأ القرآن هو مثل الريحانة. الريحان رائحته جميلة جيدة طيبة لأنه عم يقرأ القرآن، والقرآن خير وطيب، ولكن قلبه ومحتواه خبيث فطعمها مر. هل جرب تأكل ريحان مر؟ والأخير وهو المنافق الذي لا يقرأ القرآن هو مثل الحنظلة، مثل الشوك، طعمها مر وهي خبيثة وليس لها ريح. فهذا هو بالنسبة لحال الناس في قراءة القرآن. الله تعالى على وعلى. طبعا كلما ازداد كمال قراءته وكمال علمه بالقرآن كلما كان أطيب، يعني مثل الثمر، في ثمر رائحته تفوح أكثر وطعمه أطيب. فهكذا أهل الإيمان يتفاوتون في هذا، ولكن الأصل هو أن يكون في داخله طيب، ولما يقرأ القرآن يزداد الطيب على الطيب، فهكذا تكون رائحته. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. ein Buch der tugendhaften Taten haben wir angefangen, und zwar Vorzüge des Koran lesen. Also wenn man Koran liest, was hat das von Vorzügen? Und lesen, meistens wird damit gemeint, nicht nur die einfache Lesung, sondern lesen, verstehen. Und dazu kommt noch, dass man danach handelt und so weiter. So, barakallahu fikum, das ist Kapitel 180. Und wir haben schon ein paar Hadithe erwähnt, von 991 bis 994 haben wir schon genommen bei euch, bei mir. Die sind natürlich minus plus 7. Das wird von 998 bis 2002. Oder 97 bis 2001. Barakallahu fikum, Jazakumullah khairan. Das ging darum, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns erzählt, derjenige, der Koran liest, versteht, der kommt am letzten Tag und der Koran wird für ihn vier Sprache leisten. Der Koran wird sich einsetzen für diese Person. Und Allah subhanahu wa ta'ala bringt die Leute, die den Koran in Dunya gelesen haben, der bringt sie subhanahu wa ta'ala, und vorne sind Al-Baqarah und Ali Imran. Sie werden sich einsetzen für diejenigen, die Koran gelesen haben. Dann, barakallahu fikum, haben wir das Hadith von Uthman radhiyallahu anhu, in dem er erzählte, dass der Prophet sagte, die Besten von euch oder der Beste von euch ist derjenige, der Koran lernt und lehrt. Lernt und lehrt. Und dann haben wir, barakallahu fikum, das Hadith von Aisha, als sie erzählt hat, dass der Prophet sagte, derjenige, der den Koran gut liest, das wird der liest das schön und gut, der ist in der, mit den Engeln, die den Koran schreiben, Al-Kiram al-Barara. Und derjenige, der aber den Koran liest, und das ist für ihn schwer, und er stottert mit dem Koran lesen, diese Person bekommt zweimal Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala, oder zweimal Belohnung. Das haben wir alles voriges Mal. Und heute machen wir weiter bei Ibn Ta'ala mit dem Hadith bei mir 1002 und bei euch das ist 1995. Und so war Barakallahu fikum, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu alayhi berichtete, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, das Gleichnis des Gläubigen, der den Koran liest, ist das eine, süße, wie eine Früchte, süße Früchte, deren Duft und Geschmack wohltuend sind. Das Gleichnis des Gläubigen, der den Koran nicht liest, ist das einer luftgetrockenen Datteln, wie ein Dattel, ohne Duft, aber süß, schmeckend. Das Gleichnis des Heuchlers, der den Koran liest, ist das einer Basilikumart, deren Duft angenehm und ihr Geschmack bitter ist. Und das Gleichnis des Heuchlers, der den Koran nicht liest, ist das einer Kolokente, die nicht duftet und gallenbitter schmeckt. Mir gefällt überhaupt nicht diese Übersetzung. Das heißt Kolokuente. Kolokuente. Ja, bei solchen Wörtern, die suchen sich so. Ja, und bei Wörtern, was man eigentlich erklären sollte, dann gibt es nicht. Auf jeden Fall, egal. Sowieso, ihr kennt meine Meinung zu diesem Buch, zu dieser Übersetzung. Ich finde das Katastrophe. Mit meinen Wörtern zu erklären ist besser. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Und zwar, der Prophet sallallahu alaihi wasallam erklärt uns hier, wer die Stufen, entschuldigen, die Stufen der Leute bezüglich Koran lesen. Und hier mit Koran lesen haben wir zwei Bedeutungen. Einmal lesen mit Verstehen und einmal nur lesen. Und beide sind ineinander, dass wir verwachsen, aber trotzdem, es gibt viele Leute, die den Koran lesen, also sie verstehen nichts, was sie lesen, und trotzdem bekommen sie Lohn dafür, weil sie Koran lesen. Aber Barakallahu fikum, das geht hier um diese Stufen. Und zwar, der Prophet sallam hat uns zwei von Mu'min, das heißt Mann und Frau, ja, und von Heuchler, auch Mann und Frau. Einer liest Koran, versteht, hier bei Mu'min liest, versteht und so weiter, und der andere liest nicht. Und bei der Heuchler auch, einer liest und der andere nicht. Das heißt, wir haben diese vier Stufen von den Leuten, und Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Unter Mu'minin sind alle Muslime und so weiter und so fort. Unter Heuchler wird auch ein Kafir und so weiter, der Koran liest, wie heute zum Beispiel die Kuffar, die Koran lesen, damit sie gegen den Islam was machen und so. Der Prophet sallam sagte, der Mu'min, der Koran liest, pass auf, der Mu'min, sein Herz, ein Mu'min, ist gut. Und wenn er den Koran liest, dann bringt er auch Gutes von sich. Das wird gut. Und der Prophet hat dieses Beispiel wie eine Früchte. Wie eine Früchte. Von innen ist es süß. Das schmeckt gut. Und von außen, das ist dieser Duft. Und der Mu'min, weil er im Herzen gut ist, und er liest Koran, und das ist wie Duft, weil der Duft verbreitet sich, und der Koran, wenn man das liest, verbreitet sich, dann ist das der Mu'min. Das ist wie ein süße Früchte, wenn er Koran liest. Jetzt aber der Mu'min, der Koran nicht liest. Schau mal, der Mu'min bleibt gut, weil er im Herzen gut ist. Wir reden von Mu'min. Von einem, der dieses Niveau erreicht hat, von Iman. Ein Muslim, der Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet und der Gutes tut. Der Mu'min ist gut. Innerlich. Aber der liest kein Koran. Deshalb, nach außen duftet er nicht. Obwohl er kann ein bisschen duften. Aber das ist nicht wie die Früchte. Und das ist wie Dattel. Nimm ein Dattel, das riecht ein bisschen. Ich meine, jede Sache hat ein bisschen Geruch. Aber das riecht ein bisschen, aber das ist nicht wie zum Beispiel, wie Aprikosen zum Beispiel oder wie anderen Früchte, die riechen richtig. Du willst das essen und riechen. Ein Heuchler ist innerlich schlecht. Boshaft. Ein Heuchler ist derjenige, der nach außen sich so begibt, Moslem zu sein, und nach innen verleugnet er den Islam. Der sagt nach außen etwas und innerlich ist er überhaupt damit nicht einverstanden. Wenn er den Koran liest, schau mal, der ist schlecht, innerlich, aber äußerlich, der duftet Gutes. Und das ist, Barakallahu fikum, wie Al-Rayhan. Al-Rayhan, das sind eine Art Basilikum, ist das. Eine Art Pflanze, grüne Pflanze. Und diese grüne Pflanze, wenn du das riecht so schön, weil das Koran, der liest Koran. Aber wenn du das schmecken willst, dann ist es bitter. Und das ist der, weil er innerlich bitter ist. Und derjenige, der Heuchler, der Koran auch nicht liest, sowieso ist er schlecht innerlich, weil er Lügner ist und weil er innerlich, weil er heuchelt. Wenn der Koran nicht liest, auch noch dazu, der ist wie Dorn. Wie Dorn ist er. Das, was in der Wüste ist, diese große Dorna, das ist so. Du kannst es nicht essen und das riecht auch nicht gut. Und das sind die Leute bezüglich des Korans. Für Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahrt. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. بارك الله فيكم. المعنى طبعا الحديث عند مسلم. المعنى إن هذا القرآن يأخذه أناس يتلونه ويقرؤونه، فمنهم من يرفعه الله سبحانه وتعالى به في الدنيا والآخرة، وهو ذلك الإنسان الذي حقق ما في القرآن واتبع القرآن وعلم القرآن فاحتكم إليه وعمل به، اجتنب النواهي التي فيه وأتى بالواجبات التي فيه، اهتدى بهديه، صدق أخباره ونفذ الأوامر فيه، فهذا الإنسان يرفعه الله سبحانه وتعالى في الدنيا، يرفع ذكر ذلك الإنسان حتى لو عاداه الناس، ويوم القيامة يرفعه الله سبحانه وتعالى بالقرآن. وأما الآخرون الذين قرأوا القرآن ولم يعملوا به ولم يحققوا ما فيه، فهؤلاء يضعهم الله سبحانه وتعالى. قد يحسن القراءة، يحسن القراءة، ممكن صوته جميل ويحسن القراءة ويقرأ القرآن ويرى الناس على أنه ذلك، ولكنه والعياذ بالله لا يعمل بالقرآن، بل هو مريض في قلبه والعياذ بالله. فهذا هو المعنى. ذاك الإنسان يحذر أن يكون من أولئك الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يحذر أن يكون من أولئك الذين يقرؤون القرآن ويعملون خلاف ما في كتاب الله سبحانه وتعالى، يحذر أن يكون من أولئك الذين يفهمون ما في كتاب الله ولكنهم يتبعون أهواءهم فلا يعملون بكتاب الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. من عمر رضي الله عليه ذاكت للبروفيت صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذاكت wahrlich wird Allah dank dieses Buches Völker erhöhen und andere erniedrigen. بارك الله فيكم. Völker erhöhen, das bedeutet, was bedeutet erhöhen? Nicht, dass sie auf die Berge leben. Erhöhen hier bedeutet ihr Ruf, ihre Stellung wird hoch sein. Die werden angesehen sein durch den Koran. Es kann sein, dass eine Person so arm ist. Der kommt von einer armen Familie, kleinen Familie. Der hat nicht so viel Macht, nicht Geld und so weiter. Aber durch den Koran wird diese Person oben. Über andere Leute, die starke Familien haben, reiche Familien haben und sage ich jetzt bekannt sind. Warum? Dadurch, dass diese Person den Koran gelernt hat und praktiziert hat und Allah subhanahu wa ta'ala hat versprochen, dass Allah subhanahu wa ta'ala diesen Leuten, die den Koran lesen und praktizieren, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihren Ruf, ihre Stellung erhebt in diesem Leben. Und die anderen aber, die den Koran lesen, und es kann sein, dass sie den Koran gut lesen, dass sie gute Stimmen haben und alles. Aber weil sie sich an Koran nicht halten und weil sie danach nicht leben, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala sie erniedrigen, weil diese Leute, die haben den Koran nur darum gelesen, dass die etwas erreichen. Entweder, dass die Leute sie loben oder dass sie Geld verdienen oder dass sie sich zeigen, und deshalb Allah subhanahu wa ta'ala lässt sie erniedrigen in diesem Leben, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb, man sollte aufpassen. Man sollte aufpassen. Nicht von den Leuten sein, die den Koran lesen und verstehen und die wissen, was im Koran steht, und trotzdem macht man dagegen. Sündigen tun wir alle. Es gibt keinen, der fehlerfrei ist. Aber nicht absichtlich, dass der Muslim überhaupt, und nicht auf Dauer. Es kann sein, zum Beispiel, jeder von uns macht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Prophet, sagt den gläubigen Männern und den gläubigen Frauen, dass sie ihre Blicke senken. Okay? Jetzt senken wir uns unsere Blicke alle. Beispiel. Steht doch im Koran, wir müssen unsere Blicke senken. Aber viele von uns machen diesen Fehler. Aber das heißt nicht jetzt, dass wir Heuchler geworden sind. Nein. Weil man danach sagt, oh Allah, verzeih mir, vergib mir. Also, barakallahu fikum, das bedeutet aber hier, diejenigen, die trotz, dass sie im Koran lesen und verstehen, und trotz, dass sie wissen, dass sie Fehler machen und dass sie sündigen, die machen das auf Dauer. Und die machen keine Reue. Und die halten sich überhaupt nicht an Koran, sondern die versuchen, den Koran zu interpretieren. وهنا أذكر مسألة قبل ما نذهب للحديث الآخر إن شاء الله. يا أخو بارك الله فيكم، شاع في زماني أنك تجد أخا من المسلمين يقرأ القرآن ويتعلم الدين، وسبحان الله في أول الأمر ينتقد على الآخرين أشياء أن يراها عندهم، فلما تأتي مصالح الدنيا وتتضارب مصلحة الدنيا مع في كتاب الله ماذا يفعل؟ لأنه يعلم أنه إذا أخذ المصلحة وترك كتاب الله أنه يخطئ، فيبدأ ويبرر لنفسه هذا الأمر، فماذا يفعل؟ يبحث عن حجة حتى يستطيع أن يتجاوز القرآن، فيبدأ مثلا يقول إيه طيب اختلف أهل العلم في هذا، ونأخذ بقول هؤلاء، مع العلم أنه في السابق كان ينتقد على الذين يأخذوا بهذا، وهذا هو اتباع الهوى. فالمؤمن يدور حيث دار الحق، يدور مع الدليل، هذا هو المؤمن، إذا وجد الدليل اتبع. وليس المؤمن، ليس المؤمن الذي يطوع الدليل لشهواته ورغباته. فرق بين الاثنين. رجل يريد الحق فيطيع الحق، ورجل يريد أن يطوع الحق لنفسه لأنه يتبع الهوى. فهذا الأمر ملاحظ، نسأل الله العافية والسلامة. وهؤلاء يذلهم الله سبحانه وتعالى، مع أنهم قد يحصلوا على مزايا دنيوية ويحصلوا على الكثير، ويعني الناس تنظر إليهم وتحسدهم، ولكن الذي يعلم أن هؤلاء مآلهم إلى خسارة وخسرة، نسأل الله العافية والسلامة. بارك الله فيكم. Diese Überlieferung ist wichtig. Damit du weißt, Allah subhanahu wa ta'ala erhöht dich, erhöht deine Stellung oder erniedrigt dich und deine Stellung. Die Leute können das nicht machen. Die Leute sind nur Mittel. Das kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Und subhanallah, wir haben so viele Leute gesehen, als sie die anderen gesehen haben, dass sie Fehler gemacht haben, dann haben die sie kritisiert und hart kritisiert. Die haben gesagt, schau mal, subhanallah, diese Leute und so. Dann später haben sie das Gleiche gemacht, was die anderen früher gemacht haben. Zum Beispiel eine Person sagt, wo sind die Leute, warum kommen sie nicht in die Moschee? Als er dann gearbeitet hat, der kam nicht mehr selber in die Moschee. Oder manche haben ihre Brüder kritisiert in bestimmten Fehlern, was sie gemacht haben. Und sie haben recht, die anderen machen Fehler. Aber subhanallah, als ihre Interessen von Dunya gegen was im Koran und in Sunna ist, oder dagegen waren, Was haben Sie gemacht? Was können Sie machen? Sie überlegen sich, wenn wir jetzt dagegen handeln, das heißt, wir machen einen Fehler. Das können Sie nicht tun. Damit Sie aus diesem, sage ich jetzt, Graben rauskommen, Sie versuchen, den Koran so zu interpretieren, dass Sie am Ende das bestätigen, was Sie, dass Sie das bestätigen, was Sie wollen, indem als Beispiel, der sagt ja, die Gelehrten haben unterschiedliche Ansichten und ich nehme diese Ansicht. Oder es gibt eine andere Meinung. Und am Ende interpretieren Sie den Koran und die Religion so, wie Sie wollen, nicht wie das im Koran und in Sunna interpretiert ist. Und deshalb ein Mu'min ist derjenige, der immer nach der Wahrheit sucht und der bleibt immer mit dem Dalil, mit dem Beweis aus Koran und Sunna. Und wenn der Beweis gegen ihn ist auch, dann nimmt er den Beweis und der verlässt seine Interessen. Aber der andere, der behauptet, Mu'min zu sein, der andere, der andere, der behauptet, Mu'min zu sein und der versucht sozusagen immer zu bestätigen, dass er richtig ist, auch wenn der Dalil gegen ihn ist. Deshalb soll man aufpassen, Barakallahu fikum, Jazakumullahu khairan, in diesem Zusammenhang, sei nicht von diesen Leuten. Versuch mal nicht zu interpretieren, versuch nicht Koran und Sunna so und so zu interpretieren, dass du immer recht hast. Nein, versuch Koran und Sunna zu folgen nach der richtigen Interpretation. Und das ist der Unterschied zwischen einem Mu'min, der Allah fürchtet, und einer, der Allah subhanahu wa ta'ala nicht fürchtet. Wa'an ibn Umar رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار الحديث متفق عليه الآناء بمعنى ساعات. إذن لا حسد هنا لا حسد بمعنى غبطة أي لا غبطة إلا في اثنتين يعني إذا كان في غبطة فهي في اثنتين لأن الناس تحسد بعضها في الدنيا هذا عنده بيت هذا يريد أيضا بيت مثله مو ضروري يكون يحسده الحسد يا أخي الفرق بين الحسد والغبطة الحسد هو تمني زوال النعمة من الآخرين أو عنها يعني أن تزول النعمة من فلان ومن فلان وأشد الحسد أشد أن يتمنى أن تزول النعمة على غيره ولو لم يأخذها هو بس المهم ذاك الإنسان الذي يحسده يعني تكون أموره تذهب منه النعمة طبعا في واحد يتمنى أن النعمة التي عند غيره تأتيه الآخر يتمنى أنه مثلا النعمة يكون عنده شيء منها الأسوأ منهم هو الذي يتمنى زوالها عن الآخرين ولو حتى لم تأتيه هو يعني كما يقولون علي وعلى أعدائي المهم تزول وهذا أشد الحسد أما الغبطة انتبه الغبطة هي أن تتمنى أن يكون عندك من النعم مثل ما عند أخيك مع الدعاء له ومباركة ذلك عليه فما فيش يعني وطبعا الغبطة تكون في الأمور اللي فيها خير مو أمور الدنيا في أمور الدنيا هذا كله حسد، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقسم الأرزاق، نحن قسمنا بينهم أرزاقهم، يعني الله سبحانه وتعالى هو اللي يقسم الأرزاق بين الناس وليس الناس. فهذا بارك الله فيكم. إذن لا غبطة أي لا حسد إلا في اثنتين، يعني إذا في حسد، إذا كان في حسد فهذا الحسد ما يكون إلا في هاتين المسألتين وليس في مسألة أخرى، ليس مشان سيارة ولا بيت ولا كذا ولا كذا. فقال رجل آتاه الله القرآن، يعني إنسان يقرأ القرآن، يقرأه بصوت جميل، يقرأه بأحكامه، يفهم القرآن، يطبق القرآن، فرجل آخر يقول يا ريت أفعل مثله، فهذا إن شاء الله له أجره الأجر عني. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه بساعات الليل وساعات النهار، يعني في الليل وفي النهار، فرجل آخر يقول يا ليت عندي هذا المال حتى أنفق مثله، فهذا أيضا له من الأجر كما الآخر. وهذا فيه بارك الله فيكم جزاكم الله خير فضل تعلم القرآن وتعليم القرآن، وفضل أن يغبط الناس، أن يغبط الناس على الخير وليس على الشر. فأما اليوم في زماننا فكله بيغبط بعضه، يحسد بعضه على جوع المات، نسأل الله العافية والسلام. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. عمر بن الخطاب ابن عمر رضوان الله عليه برichtete der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte nur zwei darf man beneiden, einen dem Allah aus seiner Huld den Koran geschenkt hat, so rezitiert ihn betend Tag und Nacht, und einen dem Allah Vermögen geschenkt hat, so spendet dies Tag und Nacht. Das ist bei Al-Bukhari und Muslim. Wir haben zwei, barakallahu fikum, wir haben zwei Arten hier. Einmal Koran und einmal Vermögen. Also etwas ist religiös, etwas religiös und etwas ist Dunya. Aber der Prophet sagte, es gibt kein Neid außer. Das heißt nicht, dass man Neid haben darf. Nein. Die arabische Sprache ist super, deshalb die Art und Weise, wie das hier gesprochen wird, die Formulierung für die anderen könnte ein bisschen problematisch sein. Aber für uns, wir verstehen das. Das bedeutet, gäbe es Neid, dann ist in diesen Themen. Aber wir haben kein Neid in unserer Religion, weil wir die Leute nicht beneiden. Was bedeutet Neid überhaupt? Neid bedeutet, man wünscht sich das, was die anderen haben. Und die schlimmste Art von Neid ist, man wünscht sich, dass die anderen ihre Gaben, was sie von Allah bekommen haben, verlieren und die haben das nicht mehr. Damit sie sozusagen schwer haben im Leben. Und das ist eine der schwierigsten Arten von Neid, möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Al-Ghibta dagegen, das ist in der Religion in Ordnung. Was bedeutet Al-Ghibta? Ich wünsche dir, dass du das hast und weiter bekommst, was du von Allah bekommen hast. Und ich wünsche mir aber auch, dass ich das Gleiche habe wie du. Das ist in Ordnung. Aber nicht in Dunya, nicht wegen Auto oder Haus, sondern wegen etwas, was mit Ajr verbunden ist, mit Lohn verbunden ist, wie hier Koran und Vermögen. Einer liest den Koran, versteht den Koran, liest den Koran gut. Eine Person sagt, ich hoffe, dass Allah mir diese Gabe auch gibt. Ich beneide ihn. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala das für ihn segnen. Das ist in Ordnung. Der andere, der hat Vermögen. Und er spendet hier, für Allah spendet hier. Der andere sagt, ich hoffe, dass ich auch sowas habe. Es gibt eine andere Überlieferung vom Propheten, in dem er sagt, diese Personen, die bekommen den gleichen Lohn in der Absicht wie die anderen. Ad-Dunya li arba, sagte der Prophet. Das Leben ist für diese vier. Eine Person hat Vermögen und spendet. Der andere sagt, Wenn ich dieses Vermögen hätte, dann werde ich auch das gleiche tun wie der. Huma fil ajri sawa. Also in der Belohnung, absichtmäßig, sind sie gleich. Nicht tatmäßig, weil er nicht hat. Der andere hat gespendet, aber du sagst, ich wünsche mir. Deshalb in Niyya sind sie gleich. Vom Lohn auf die Niyya. Und einer, der hat Koran und der liest Koran, der bringt den Leuten Koran. Atahullah und Hikma, der hat den Koran. Und deshalb, ja, der andere Person sagt, wenn ich auch dieses Wissen hätte und diese Weisheit hätte, dann huma fil ajri. Für Ajri, das wird sie haben auch den gleichen Lohn in Niyya. Weil der Lohn ist für ihr Herz und Wort und Tat. Und er bekommt diesen Lohn. Deshalb, Barakallahu fikum, Jazakumullahu khairan, es ist wichtig zu verstehen, wenn du jemanden beneiden willst, das wird Ribta-mäßig, was ich erklärt habe, dann für Gutes. Und du wünschst dein Bruder, dass er weiter hat. Nicht aber beneiden für Dunya. Nicht beneiden für Rizq, weil diese Dunya, Allah gibt diese Dunya, wem er will. Und manche denken, wenn man reich ist, dann ist es besser. Das stimmt nicht. Natürlich, der sagt, ja, du kannst überall operiert werden, du kannst alles kaufen, du kannst überall sein und so weiter. Das stimmt ja. Aber das ist alles Dunya. Und dieser Knick im Herzen, zu verstehen, dass die Religion wichtiger als Dunya ist, bekommt nicht jeder. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und Al-Bara ibn Azib, radiyallahu anhu, maqal, kana rajulun yaqra'u surat al-kahfi wa indahu farasun marbutun bi shatanain fatagashathu sahabatun faja'alat tadnu wa ja'ala farasuhu yanfiru minha. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وجعل فرسه ينفر منها فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن متفق عليه الشطن بفتح الشين الحبل الشطن معناه الحبل يدعون عنترة والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم أشطان يعني حبال البئر في ذلك سمي الشيطان شيطانا لأنه مثل الحبل شيطان فقالوا الشيطان سمي هكذا لأنه بعيدا عن رحمة الله سبحانه وتعالى مثل الحبل طرف وطرف فالشطن هنا بمعنى الحبل إذن بارك الله فيكم هذا الرجل كان يقرأ الكهف يقرأ سورة الكهف واختلف أهل العلم في قراءة سورة الكهف منهم من يرى أن الحديث من قرأ الكهف في الجمعة أي يوم الجمعة كانت له نورا إلى الجمعة التي بعده ثلاثة أيام ومنهم من قال أن هذا الحديث ليس بحسن وإنما معلول فقالوا من قرأ سورة الكهف في الجمعة أي في الأسبوع مرة هذا وهذا موجود على كل هذا كان يقرأ الكهف أتت عليه مثل الظلة يعني مثل الغيمة فالفرس خاف صار يسحب ينفر فلما أصبح ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهذه كرامة من كرامات الأولياء ونحن نؤمن بها نحن نؤمن بمعجزات الأنبياء وهذا فقط الأنبياء ونؤمن بكرامات الأولياء والولي هو من انتبه شو قال الجنيد قال إذا رأيت الرجل يطير في السماء ويمشي على الماء فانظر إلى سنته يعني انظر إلى دينه فإن كان على السنة يعني إذا كان يوافق كتاب الله وسنة النبي فهو ولي من أولياء الرحمن أو ولي من أولياء الله وإن كان غير ذلك فهو شيطان فاحذروا يعني لو رأيت واحد يطير حتى مثل اليوم طبعا في بعض الزنادقة يعني يلبسون على الناس فنحن نؤمن بكرامات الأولياء وأن هذه الكرامة هي إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم في أمته وليست لصاحبها فقط والثالث المعجز هو السحر ومسائل الشياطين والشعوذة فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى فهذا بارك الله فيكم كان لهذا لهذا الرجل كرامة، كان له كرامة بارك الله فيكم. فهو لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم قال له تلك السكينة تنزل حتى تصل إلى قلب القارئ، يعني لما يقرأ الإنسان القرآن. طبعا هذا يا أخوة ما بعرف يعني اليوم إذا في زماننا يحقق أم لا. ومن هو الولي؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا كان رجل معروف بالصلاح ورجل فاضل وصار عنده مثل هذا فهي كرامة له. أما إذا كان رجل معروف بالبدعة والضلال فهذا من تلبيس الشيطان على الناس والتزيين. فنسأل الله العافية والسلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وتزبت بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. ليلة سيف ليفرن فويت ونزبا البراء ابن عازب رضوان الله عليه بريكتت اين من لاس سورة الكهف und bei ihm stand und bei ihm stand sein Pferd mit zwei Seilen angebunden. Als sich eine Wolke näherte und ihn bedeckte, begann das Pferd scheu zu werden. Am folgenden Morgen kam der Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und erzählte es ihm. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dies ist die Ruhe Allahs, die er wegen des Korans senken ließ. Al-Bukhari und Muslim haben das überliefert. بارك الله فيكم. بين من الله سبحانه وتعالى erwähnt allgemein. Wenn Allah سبحانه وتعالى erwähnt, dann bekommt man Ruhe im Herzen. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Das wird, wenn man Allah سبحانه وتعالى erwähnt, dann bekommt man Ruhe im Herzen. Und hier, diese Person hat Koran gelesen, hat Surat al-Kahf gelesen. Und er hat Ruhe im Herzen dann bekommen. Und da kam wie eine Wolke über ihn. Und das kam immer näher. Sein Pferd hat Angst bekommen. Und er war gebunden. Der Prophet, als dieser Mann dem Propheten sallam erzählte, der Prophet sallam sagte ihm, das ist die Ruhe, die sie zu dir gekommen ist, dadurch, dass du Koran gelesen hast. Und hier, barakallahu fikum, das ist natürlich ein Wunder. Überleg dir jetzt, eine Wolke kommt auf deine Person und die kommt immer näher zu dir. Das passiert nicht überall. Einer liest Koran. Nicht, dass man natürlich sich einbildet. Ja? Und deshalb, barakallahu fikum, diese Wunder, wir haben drei Arten eigentlich. Ein Wunder für Propheten, für die Propheten. Und das ist, barakallahu fikum, was Allah subhanahu wa ta'ala ihnen gegeben hat, damit Allah subhanahu wa ta'ala sie unterstützt und damit sie beweisen, dass sie das sagen und verkünden, was Allah subhanahu wa ta'ala ihnen befohlen hat. Das zweite, barakallahu fikum, man nennt das Karamat al-Awliya. Das bedeutet, die guten Gläubigen bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala ein Zeichen. Das ist eigentlich eine Ehre für den Propheten sallallahu alaihi wasallam und ein Lob am Propheten. Aber die Person bekommt das, sozusagen Allah subhanahu wa ta'ala gibt das ihm. Nicht jetzt, damit die Person in YouTube das veröffentlicht. Und damit er zeigt, ich habe recht, weil ich diese Karama bekommen habe. Wie manche Leute, du sagst ihm, das ist falsch. Der sagt, aber schau mal, Allah hat mir diese Wunder gegeben oder das gegeben. Das hat nichts zu sagen in diesem Zusammenhang. Deshalb sagte Al-Junaid, rahimahullah ta'ala, er sagte, wenn du eine Person siehst, der fliegt in der Luft. Und diese Person läuft auf dem Wasser. Läuft auf dem Wasser, fliegt. Betrachte seine Religion, seine Sunna. Wenn er die Religion nach der Sunna vom Propheten sallam praktiziert, dann ist er ein guter Mann. Das ist ein Wali von Awliya Allah. Wenn diese Person aber die Sunna nicht macht, das wird Bid'a begeht und lügt und betrügt und so weiter, dann sollst du wissen, diese Person ist ein Teufel. Und das ist genau, was wir heute in unserer Zeit haben. Bei, jetzt sage ich jetzt allgemein, aber die meisten, die das machen, wie Shia und Sufis, diese Leute, die haben diese große Imame. Einer von ihnen sagt gerade, ein Shia, der sagt, der sagt, wenn man mir sagt, bleib in Dunya und weine, weil du traurig bist, weil Hussein getötet wird, und du kommst ins Paradies, nein, lieber, ich bleibe in Dunya und weine. Ich meine, gibt es einen Verrückten, der sowas sagt? Außer einer Person, der die Leute betrügen will? Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Deshalb, barakallahu fikum, diese Leute sind kein Awliya und diese Leute sind Magier. Und das ist das Dritte. Das ist das Dritte. Auch ein Magier macht etwas Außerordentliches. Deshalb, du siehst seine Religion, seine Praktizierung und dann weißt du, und das sind drei Themen, die mit Wunder verbunden sind. Aber für uns ist so, diese Person hat etwas vom Koran gelesen, Surat al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm diese Wunder gegeben, als Ruhe in seinem Herzen. Und das gibt Allah subhanahu wa ta'ala einigen. Und deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala, الذين آمنوا وكانوا يتقون ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. Das wird diese Aulia, das wird die Leute, die von Allah beschützt werden. Man hat keine Angst um diese am letzten Tag und in Dunya. Und sie werden nicht traurig sein in Dunya und am letzten Tag. Wer sind die? الذين آمنوا. Diejenigen, die den Iman richtig verinnerlicht haben. وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Und die Leute, die Allah gefürchtet haben. Deshalb siehst du die Person. Fürchtet er Allah? Handelt er nach Koran und Sunnah? Macht er, praktiziert er die Sunnah? Dann, wenn er ein Wunder bekommt, dann ist das Karama für ihn. Und diese Person, inshallah, ist guter Muslim, Mu'min. Aber du siehst, dass diese Person lügt und betrügt und den Koran, Sunnah nicht praktiziert, dann weißt du, diese Person ist ein Magier, Zauberer, wal'iyadu billah, soll Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Natürlich, der Sinn hier ist, wenn du den Koran richtig liest, dann bekommst du Ruhe von Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg festigen. Wir treffen uns morgen, inshallah, zum Unterricht weiter mit Subul Assalam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.